bist immer da, er war dir gestern nah, als in den Tod er ging. Jesus ist immer da, er war dir gestern nah, als an dem Kreuz er hing. Er kennt die Sünde, die auf dir lasten, und er will sie dir ja verzeihen. Jesus ist immer da, er war dir gestern nah, er will dich ganz befreien. Jesus ist immer da, er ist dir morgen nah, er bleibt in Ewigkeit. Jesus ist immer da, er ist dir morgen nah, bist du für ihn bereit? Er kommt einst wieder und richtet auf dich, verliere keine Zeit. Jesus ist immer da, er ist dir morgen da, bist du für ihn bereit?